Hallo ihr Lieben und hallo ihr die anderen da draußen. Es ist spät, man könnte aber auch sagen, es sei früh und ich denke über Bäume nach. Was sonst? Der älteste Baum, uns den Menschen bekannt, ist fast 10.000 Jahre alt. Der älteste Mensch fast 123, beziehungsweise der älteste Mensch oder die älteste Frau wurde fast 123 Jahre alt. Und sie ist vor circa 13 Jahren gestorben. Der Baum lebt aber immer noch und wer weiß, was wir sonst noch so herausfinden werden in den Jahren, die folgen. Man sagt, dass wenn man einen Baum pflanzt, dann tut man das für die folgende Generation. Macht man aber ein Kind, so tut man es für sich. Nun, ich weiß nicht, ob das ganz genau so stimmt. Denn ich habe eigentlich noch nie ein Kind gemacht, dafür aber habe ich etwas über 200 Bäume gepflanzt. Und ich kann euch sagen, das macht man sowohl für die folgende Generationen, also im Plural, als auch für sich selbst. Also ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich mal Kinder mache, dann kann ich den Vergleich dazu hier hinstellen. Ansonsten, ihr könnt euch gerne melden und mir was darüber sagen. Auf jeden Fall, wieso macht man Bäume pflanzen auch für sich selbst? Es macht Spaß. Es war zwar anstrengend, aber hinterher fühlt man sich einfach wohl. Außerdem ist es sehr schön anzuschauen. Also der Blick, also das Grüne, also die Bäume, also ich liebe dieses Wort, also. Naja, wie auch immer, egal ob die Bäumchen groß oder klein sind, es ist einfach ein schöner Anblick. Aber was weiß ich denn schon darüber? Und was weiß ich schon über das Leben? Wer mehr über den Wald herausfinden will, kann dies unter Science at Home tun und sich über vieles mehr informieren. Ich gehe weiter über das Waldsterben nachdenken und über den Baum an sich. Und auf meinem Blog Ruben Vagabund zusammengeschrieben, also rubenvagabund.blogspot.com könnt ihr den Link zu der Science at Home finden und zu dem Waldbeitrag. Und nun eine neue Vorstellung, beziehungsweise die Gruppe, die ich euch heute vorstellen möchte, ist Mon Côté Punk, das heißt meine Punk-Seite, und ist eine Gruppe, die 2003 entstand, als sich Mitglieder anderer Gruppen zusammengetan haben, um Musik zu machen. Und in den Liedern geht es hauptsächlich um die Reisen, um das Leben, um Politik und um die Weltenordnung. Nun, was soll ich sagen, außer viel Spaß beim Hören. Und wie immer, auf dem Blog gibt es Infos zu der Band und ihr könnt mir mailen. Und zwar immer noch die gleiche neue alte Adresse. Ruben Vagabund mit einem D am Ende, also rubenvagabund@gmail.com. Und noch ein kleines PS, das Lied, das ihr gleich hören werdet, heißt Youssef. Und das nächste Mal hören wir Rüke Tanu, dessen Sänger einer von zwei Leuten war, der diese Gruppe, also Mon Côté Punk, ins Leben rufte. Also liebe Leute, viel Spaß. Servus, euer Ruben Vagabund. Everybody sait faire n'importe quoi, c'est du wow. You say. interview. I'm very happy de vous voir, d'avoir ouvert la porte du bar et sans indiscrétion. What's your name? My name is Betty. Petit beautiful, le seuil de mon cœur ouvrant sa porte blindée. Vous êtes américain? Ou grec? Salade, tomate, oignon, la sauce, c'est vous qui choisissez. Et quand je lui ai dit, tu es le soleil de la plage, son of the beach. Elle m'a giflé, elle doit pas bien parler l'anglais. Là là, ils avant de partir dans une ronde de Chiro. J'ai quand même réussi à lui glisser mon prénom. Moi je m'appelle Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi que c'est les doigts. Oui, oui, oui. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi que c'est les doigts. Oui, oui, oui. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi. Where are you going comme ça? I don't know where I go, but I go Slav and you go Slav. Everybody slay. Qui habite les maisons que les Croates ont laissé aux corbeaux? Aussi beau que la Bosnie. Quand je pense il y a des gens qui ont fait le tour d'eux-mêmes, ils ont fait le tour du monde. Tu restes chez eux. Moi je rêve de boire ma Croatie debout sur les Balkans. Quand personne n'a honte de son voisin, on n'emménage pas loin. Quand personne n'a honte de son voisin. Tu sais ce qu'il le prochain? Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi de ses doigts. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi de ses doigts. Youssef Aïssef, everybody sait faire n'importe quoi. On se retrouve à Warchawa.